Erster Gott sagte zu mir, liebe diese Frau wieder. Sie liebt einen anderen Mann. Sie war nicht treu. Gott liebt Israel auch so. Aber Israel dient anderen Göttern. Sie essen gerne süße Kuchen. Zweiter, ich kaufte sie für 15 Silberstücke. Ich gab auch viel Gerste dazu. Dritter, ich sagte zu ihr, du musst lange warten. Du darfst keinen anderen Mann haben. Ich werde auch nicht zu dir kommen. Vierter, Israel wird lange Zeit allein sein. Sie haben keinen König und keine Anführer. Sie bringen keine Opfer. Sie haben keine Götzenbilder. Fünfter, danach kommen die Israeliten zurück. Sie suchen Gott und ihren König David. Sie haben großen Respekt vor Gott. Sie kommen schnell zu ihm und seinem Segen.